Kapitel 6 Vorlesung von Professor Lütgen zu dem Thema Goethe und die Romantik. Elisabeth sitzt im Hörsaal in der Reihe ganz oben. Von hier aus kann sie alles sehen. Das Thema ist interessant, aber sie achtet nur auf die Studenten vor ihr. Es ist Sommer, der Hörsaal ist warm, es gibt keine Klimaanlage. Die meisten Studenten sitzen da in leichter Sommerkleidung. Wie kann ich diese Carla finden? Ist sie überhaupt da? Sie wandert mit den Augen durch die Reihen. Da ist sie. Sie sieht weiter unten eine Studentin mit einer kleinen Tätowierung auf der Schulter. Ist das ein Skorpion? Vielleicht habe ich Glück und es ist diese Carla. Die Vorlesung ist zu Ende. Elisabeth läuft nach unten und spricht Carla an. Hallo, dein Tattoo ist aber klasse, ein Skorpion. Carla kühn lacht. Hey, das ist mein Sternzeichen. Und so bin ich. Ich kriege, was ich will. Und wenn nicht, dann passiert was. Komisch, was sie da über sich sagt. Und dazu diese kalten Augen, denkt Elisabeth und sagt, das hört sich ja gefährlich an. Sie gehen zusammen weiter und Elisabeth fragt sie, sag mal, gehst du jetzt in die Mensa zum Essen? Ich bin neu hier. Kannst du mich mitnehmen? Na klar, gehen wir zusammen. Aber wer bist du eigentlich? Carla schaut sie genau an. Ich bin Lisa. Und ich bin Carla. Machst du auch Germanistik? Nein, aber vielleicht studiere ich das im nächsten Semester, so wie du. Die beiden verstehen sich ganz gut. Elisabeth hat einen Plan. Du, Carla, ich habe einen Wunsch. Ich möchte gern mal aufs Schloss gehen, aber allein ist es zu langweilig. Hast du Lust? Okay, gehen wir zusammen. Gleich morgen? Das fängt ja gut an, denkt Elisabeth und ist sehr zufrieden. Prima, treffen wir uns auf dem Karlsplatz um 5? Am Abend telefoniert sie mit Markus. Du, ich habe diese Skorpionfrau gefunden. Toll, gratuliere. Und wie geht es jetzt weiter? Markus will es genau wissen. Wir gehen morgen Nachmittag um 5 zusammen aufs Schloss. Und wohin gehst du dann mit ihr? Doch nicht auf die Scheffelterrasse. Markus klingt nervös. Natürlich. Dort finde ich hoffentlich die Wahrheit. Lisa, das ist verrückt. Genau dort ist das mit Andreas Möller passiert. Vorsicht, du bist dann nicht das erste Opfer. Bleib ruhig, das ist unser Job. Ohne Risiko geht's nicht. Mach's gut. Ich sage dir später Bescheid. Markus hat eine schlimme Ahnung.